Es war aber noch 2 Tage bis zum Passa und Ungesäuerten, und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten sannen, wie sie ihn mit List fassen und töten könnten. Denn sie sagten, nicht am Feste, auf dass es keine Unruhen gibt im Volk. Und da er in Bethania war, im Hause Simons des Aussätzigen, kam eine Frau, wie er zu Tische saß, mit einer Alabasterflasche echter kostbarer Nardensalbe, schlug die Flasche auf und goss es ihm über das Haupt. Es waren aber etliche da, die unter sich zankten, wozu das, diese Salbe zu vergeuden? Hätte man doch diese Salbe verkaufen können um mehr als 300 Denare und es den Armen geben, und sie fuhren sie an. Jesus aber sagte, lasset sie, was beschwert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch und könnet ihnen allezeit Gutes tun, wann ihr wollt, mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie vermochte, sie hat meinen Leib zum Voraus gesalbt zum Begräbnis. Wahrlich aber, ich sage euch, wo in aller Welt das Evangelium verkündigt wird, wird auch von ihrer Set geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin zu den Hohenpriestern, ihn an dieselben auszuliefern. Sie aber freuten sich, wie sie es hörten, und versprachen ihm Geld zu geben, und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit ausliefern möge. Und am ersten Tage des Ungesäuerten, da man das Passa schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm, wo, willst du, dass wir hingehen und dir das Passamahl zu essen richten? Und er sendet 2 von seinen Jüngern aus und sagt zu ihnen, geht hin in die Stadt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folget nach, und wo er eintritt, da saget dem Hausherrn, der Meister lässt sagen, wo ist meine Herberge, da ich das Passa mit meinen Jüngern essen möge? So wird er euch ein großes teppichbelegtes bereitgestelltes Oberzimmer zeigen, da richtet ihr es für uns. Und die Jünger gingen aus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte und richteten das Passamahl. Und da es Abend geworden, kam er mit den 12. Und da sie am Essen saßen, sprach Jesus, wahrlich ich sage euch, einer von euch, der mit mir isset, wird mich verraten. Sie fingen an sich zu betrüben und zu ihm zu sagen, einer nach dem andern, doch nicht ich. Er aber sagte zu ihnen, einer von den 12, der mit mir in die Schüssel taucht. Ja, der Sohn des Menschen geht wohl dahin, wie von ihm geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen verraten wird, diesem Menschen wäre es besser, wenn er nicht geboren wäre. Und als sie aßen, nahm er Brot, segnete und brach, und gab es ihnen, und sagte, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm einen Becher, dankte und gab es ihnen, und sie tranken alle daraus, und er sagte zu ihnen, das ist mein Bundesblut, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, nicht mehr werde ich trinken vom Gewächse des Weinstocks, bis auf den Tag, da ich es neu trinken werde im Reiche Gottes. Und nach dem Lobgesang zogen sie hinaus zum Ölberg, und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden zerstreut werden. Aber nach meiner Auferweckung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle Anstoß nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Er aber redete nur umso eifriger, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nimmermehr verleugnen. Ebenso aber sprachen sie auch alle. Und sie kommen in ein Grundstück mit Namen Gethsemane, und er sagt zu seinen Jüngern, setzet euch hier, indes ich bete. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an zu zittern und zu zagen und sagt zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tode, bleibt hier und wachet. Und er ging eine kleine Strecke vor, warf sich auf die Erde und betete, dass, womöglich, diese Stunde an ihm vorübergehe und sprach, aber, Vater, dir ist alles möglich, nimm diesen Becher von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du. Und er kommt und findet sie schlafend und sagt zu Petrus, Simon, du schläfst. Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und abermals ging er hin und betete mit den gleichen Worten. Und wieder kam er und fand sie schlafend, ihre Augen fielen ihnen zu und sie hatten keine Gedanken zum Antworten. Und er kommt zum 3. Mal und sagt zu ihnen, ihr schlafet fort und ruhet? Es ist genug, die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Auf, lasset uns gehen, siehe, der mich ausliefert, ist angekommen. Und alsbald, da er noch sprach, erscheint Judas, einer von den Zwölf, und mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken von den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten her. Es hatte ihnen aber der Verräter ein Zeichen gegeben, also, den ich küsse, der ist es, den greifet und bringt ihn in Sicherheit. Und da er kam, trat er alsbald zu ihm und sagt, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten Hand an ihn und griffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr ab. Und Jesus redete sie an, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel lehrend, und ihr habt mich nicht gegriffen, aber die Schriften sollten erfüllt werden. Und sie verließen ihn und flohen alle davon, und ein Jüngling war in seinem Gefolge, der ein feines Leinengewand auf dem bloßen Leib trug, und sie greifen ihn, er aber ließ das Leinengewand fahren und floh nackt. Und sie führten Jesus ab zu dem Hohenpriester, und es versammeln sich die sämtlichen Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Und Petrus folgte ihm von Weitem bis hinein in den Hof des Hohenpriesters und setzte sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohenpriester aber und das ganze Synhedrium suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und fanden keines, denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, und die Zeugnisse waren nicht gleich. Und etliche standen auf und legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, also, wir haben ihn sagen gehört, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel abbrechen, und in 3 Tagen einen andern aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und auch so war ihr Zeugnis noch nicht gleich. Und der Hohepriester trat vor und befragte Jesus, antwortest du gar nichts auf das, was diese gegen dich zeugen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wiederum befragte ihn der Hohepriester und sagt zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sagte, ich bin es, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Der Hohepriester aber zerriss seine Kleider und sagt, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, wie scheint es euch? Sie aber verurteilten ihn alle zum Tode. Und etliche fingen an, ihn anzuspeien und sein Gesicht zuzudecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage, und die Diener griffen ihn mit Stockschlägen an. Und da Petrus unten im Hofe war, kommt eine von den Mägden des Hohenpriesters, und da sie Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und sagt, du warst auch mit dem Nazarener, dem Jesus. Er aber leugnete, ich weiß nicht und begreife nicht, was du meinst. Und er ging hinaus in die Vorhalle, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, zu den Umstehenden zu sagen, das ist einer von ihnen. Er aber leugnete abermals. Und bald darauf sagten noch einmal die Umstehenden zu Petrus, du bist wahrhaftig einer von ihnen, bist du doch auch ein Galiläer. Er aber begann sich zu verfluchen und zu verschwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr sagt. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus gedachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er bedachte es und weinte.